Erster an diesem Tag ging Jesus aus dem Haus. Er setzte sich an den See. Zweiter, viele Menschen kamen zu ihm. Jesus stieg in ein Boot und setzte sich. Die Leute standen am Ufer. Dritter, Jesus erzählte ihnen viele Geschichten. Er sagte, ein Mann ging aufs Feld, um Samen zu säen. Vierter, als er säte, fiel ein Teil des Samens auf den Weg. Vögel kamen und fraßen ihn auf. Fünfter, ein anderer Teil fiel auf steinigen Boden. Dort war nicht viel Erde. Der Samen wuchs schnell, weil er nicht tief in der Erde war. Sechster, aber als die Sonne schien, wurde er verbrannt. Er verdorrte, weil er keine Wurzeln hatte. Siebter, ein anderer Teil fiel zwischen Dornen. Die Dornen wuchsen und erstickten den Samen. Achter, ein anderer Teil fiel auf gute Erde. Er brachte viel Frucht. Ein Teil 100-mal so viel, ein anderer 60-mal, wieder ein anderer 30-mal. Neunter, wer Ohren hat, soll zuhören. Zehnter, die Freunde von Jesus kamen zu ihm. Sie fragten, warum erzählst du den Leuten Geschichten? Elfter, Jesus antwortete, ihr dürft die Geheimnisse vom Himmel verstehen. Aber die anderen Leute dürfen das nicht. Zwölfter, wer viel hat, bekommt noch mehr. Wer aber nichts hat, dem wird auch das weggenommen, was er hat. Dreizehnter, deshalb erzähle ich ihnen Geschichten. Sie sehen, aber sie verstehen nichts. Sie hören, aber sie verstehen auch nichts. 14. So ist es, wie es Jesaja gesagt hat, ihr werdet hören, aber nichts verstehen. Ihr werdet sehen, aber nichts erkennen. 15. Denn die Herzen dieser Leute sind hart. Sie hören schlecht und sehen schlecht. Sie verstehen nichts und wollen sich nicht ändern. Deshalb kann ich ihnen nicht helfen. 16. Aber ihr seid glücklich, denn ihr könnt sehen und hören. 17. Ich sage euch, viele wichtige Leute wollten sehen, was ihr seht. Und sie wollten hören, was ihr hört. Aber sie konnten es nicht. 18. Hört nun die Geschichte vom Mann, der sät. 19. Wenn jemand die Botschaft vom Himmel hört, aber sie nicht versteht, kommt der Böse. Er nimmt die Botschaft weg, die in sein Herz gesät wurde. Das ist wie der Samen, der auf den Weg fiel. 20. Der Samen, der auf steinigen Boden fiel, ist wie jemand, der die Botschaft hört und sich freut. 21. Aber er hat keine Wurzeln. Wenn es Probleme gibt, gibt er schnell auf. 22. Der Samen, der zwischen Dornen fiel, ist wie jemand, der die Botschaft hört. Aber er sorgt sich um sein Leben und will reich sein. Das erstickt die Botschaft, und er bringt keine Frucht. 23. Der Samen, der auf gute Erde fiel, ist wie jemand, der die Botschaft hört und versteht. Er bringt viel Frucht. Ein Teil 100-mal so viel, ein anderer 60-mal, wieder ein anderer 30-mal. 24. Jesus erzählte noch eine Geschichte, das Reich der Himmel ist wie ein Mann, der guten Samen auf sein Feld sät. 25. Aber als die Leute schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und ging weg. 26. Als der Weizen wuchs, wuchs auch das Unkraut. 27. Die Arbeiter des Mannes kamen zu ihm. Sie sagten, Herr, du hast doch guten Samen gesät. Woher kommt das Unkraut? 28. Der Mann sagte, ein Feind hat das getan. Die Arbeiter fragten, sollen wir das Unkraut ausreißen? 29. Er sagte, nein, reißt nicht das Unkraut aus. Sonst reißt ihr auch den Weizen aus. 30. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Dann sage ich den Erntehelfern, sammelt zuerst das Unkraut und verbrennt es. Aber den Weizen bringt in meine Scheune. 31. Jesus erzählte noch eine Geschichte, das Reich der Himmel ist wie ein Senfkorn. Ein Mann nahm es und säte es auf sein Feld. 32. Es ist das kleinste aller Samen. Aber wenn es wächst, wird es größer als alle anderen Pflanzen. Es wird ein Baum. Die Vögel kommen und bauen ihre Nester in seinen Zweigen. 33. Jesus erzählte noch eine Geschichte, das Reich der Himmel ist wie Sauerteig. Eine Frau nahm ihn und mischte ihn in viel Mehl. Am Ende war alles Mehl durchsäuert. 34. Jesus erzählte den Leuten alle diese Geschichten. Er sprach nur in Geschichten zu ihnen. 35. So erfüllte sich, was der Prophet Jesaja gesagt hat, ich werde in Geschichten sprechen. Ich werde Dinge erzählen, die seit der Schöpfung verborgen sind. 36. Dann schickte Jesus die Leute weg. Er ging in ein Haus. Seine Freunde kamen zu ihm und sagten, erkläre uns die Geschichte vom Unkraut auf dem Feld. 37. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Sohn Gottes. 38. Das Feld ist die Welt. Der gute Samen sind die Menschen, die zu Gottes Reich gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen gehören. 39. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Erntehelfer sind Engel. 40. So wie das Unkraut gesammelt und verbrannt wird, so wird es am Ende der Welt sein. 41. Der Sohn Gottes wird seine Engel schicken. Sie werden alle schlechten Menschen aus seinem Reich holen. 42. Sie werden sie ins Feuer werfen. Dort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. 43. Dann werden die guten Menschen leuchten wie die Sonne in Gottes Reich. Wer Ohren hat, soll zuhören. 44. Das Reich der Himmel ist wie ein Schatz, der auf einem Feld versteckt ist. Ein Mann fand ihn und versteckte ihn wieder. Er freute sich sehr. Er verkaufte alles, was er hatte, und kaufte das Feld. 45. Das Reich der Himmel ist auch wie ein Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 46. Er fand eine sehr wertvolle Perle. Er verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. 47. Das Reich der Himmel ist auch wie ein Netz, das ins Meer geworfen wurde. Es fing alle Arten von Fischen. 48. Als es voll war, zogen die Fischer es ans Ufer. Sie setzten sich und sammelten die guten Fische in Körbe. Aber die schlechten Fische warfen sie weg. 49. So wird es am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die bösen Menschen von den guten Menschen trennen. 50. Sie werden sie ins Feuer werfen. Dort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. 51. Habt ihr das alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. 52. Jesus sagte, jeder Lehrer, der für das Reich der Himmel ausgebildet ist, ist wie ein Hausherr. Er holt neue und alte Dinge aus seinem Schatz. 53. Jesus erzählte diese Geschichten. Dann ging er weg. 54. Er kam in seine Heimatstadt. Er lehrte die Leute in der Kirche. Die Leute waren überrascht. Sie sagten, woher hat er diese Weisheit und diese Wunder? 55. Ist er nicht der Sohn vom Zimmermann? Heißt seine Mutter nicht Maria? Und sind das nicht seine Brüder Jakobus, Josef, Simon und Judas? 56. Und sind nicht alle seine Schwestern hier bei uns? Woher hat er das alles? 57. Die Leute ärgerten sich über ihn. Jesus sagte, ein Prophet wird überall geachtet, nur nicht in seiner Heimatstadt und in seinem Haus. 58. Und er tat dort nicht viele Wunder, weil die Leute nicht an ihn glaubten.